WDR 5. Neugier genügt. Im abgedämpften Licht schieben sich Paare in enger Umarmung über das Parkett. Jeden Mittwoch wird im ehemaligen Gewächshaus eines Freiburger Stadtteils Tango Argentino getanzt. Jener Tanz, der in argentinischen Bordellen entstanden sein soll, der bei uns heute als der erotischste Tanz der Liebe gilt. Etwa 50 bis 60 Männer und Frauen kommen zur Milonga, zum Tanzabend. Auch Angela und Reinhard tanzen hier gern Wange an Wange. Wir waren vorher schon zusammen, aber das Tango-Tanzen hat uns auch immer wieder zusammengehalten. Wir haben gemeinsame Hobbys und Tango-Tanzen ist eins und nicht gerade ein ganz unerhebliches im Leben. Wenn es ein besonders guter Abend ist und ein besonders harmonischer Abend, dann hat das natürlich schon einen Einfluss auch auf die Beziehung. Wenn man so tanzt und hat das Gefühl, man ist eins mit Musik und mit dem Partner und es fließt und ist so schön, das ist schon inspirierend, das ist schon was ganz Tolles dann. Man geht dann richtig beschwingt nach Hause und vielleicht auch neu verliebt. Verliebte haben starke Gefühle. Sie fühlen sich leicht und unbeschwert. Verliebte schweben auf Wolke 7, haben Schmetterlinge im Bauch. Oftmals verhalten sie sich auch kopflos, als hätten sie den Verstand verloren. Dabei arbeitet ihr Gehirn intensiv, denn das Gehirn ist das Organ der Liebe. Dies stellte die amerikanische Anthropologin Professor Helen Fischer fest, die seit Anfang der 1990er Jahre die Liebe erforscht und als eine der ersten wissenschaftlich gemessen hat, was sich im Gehirn verliebter Menschen abspielt. In bestimmten Hirnarealen werden Botenstoffe ausgeschüttet, erläutert Sexualforscher und Paartherapeut Professor Michael Berner, Direktor der Rhein-Jura-Klinik in Bad Säckingen. Im Grunde genommen ist es wirklich so, dass ein Gutteil an dem, was Verliebtsein, Bindung, Liebe ausmacht, durch Neurotransmitter und Hormone geregelt ist. Und um jetzt mal einfach ein paar zu nennen, haben wir das Noradrenalin oder das Dopamin als Neurotransmitter oder auch sowas wie das Oxytocin, was jetzt ein Hormon ist, was mit Bindung assoziiert wird. Der körpereigene Hormoncocktail versetzt Verliebte in einen Ausnahmezustand. Adrenalin putscht auf, macht euphorisch, ähnlich wie Kokain. Cortisol, das Stresshormon, hält wach, weshalb Verliebte kaum Schlaf brauchen und sich trotzdem leistungsfähig fühlen. Ständig kreisen die Gedanken um den anderen. Das sexuelle Begehren wächst unaufhaltsam, dafür sorgt Dopamin. Denn um dem Verlangen nachzukommen, wird, wie bei Suchtabhängigen, verstärkt Dopamin ausgeschüttet, wodurch das Belohnungssystem im Gehirn anspringt. Wenn wir in der Partnerwahl sind, ja, das heißt den Partner rausfinden sollen, mit dem wir wirklich zusammen sind, dann haben wir so einen Exzess, eine Vorwegnahme künftiger Belohnungen, nämlich dieser sexuellen Aktivität, die uns eben dazu bringt, exzessiv um diesen Partner zu werben, exzessiv mit diesem Partner Zeit zu verbringen und so eine gewisse Ausschließlichkeit der Beziehung zu pflegen. Schöne Gefühle beim Verliebtsein und beim Sex sind genetisch angelegt, um die Arterhaltung zu sichern, erklären Evolutionsbiologen. Doch damit sie sich paaren, müssen Frau und Mann zueinander finden. Ob Mann und Frau sich näher kommen, dafür sind Sinneseindrücke maßgebliche Faktoren, weiß Paarforscher Professor Klaus Grossmann von der Universität Regensburg. Der eine ist die visuelle Attraktivität. Die Augen sehen etwas, was einem besonders attraktiv erscheint. Und das zweite ist ein Geruch, der dazu führt, dass manche Menschen sehr angenehm empfunden werden und andere, die man nicht riechen kann und die dann eben abgelehnt werden. Das ist sozusagen der erste Aufhänger für eine Beziehung. Bei Christa Brauns-Hermann und ihrem Ehemann Tillmann, beide Mitte 60 und mit Unterbrechung 30 Jahre verheiratet, hat es von Anfang an richtig gefunkt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe meinen Mann gesehen, das war damals im Audimax in der Uni Freiburg. Und da habe ich einfach so gedacht, der ist es. Den wollte ich. Über eine Freundin habe ich mich an ihn rangemacht. Ja, dann haben wir uns an der Mensa getroffen und kennengelernt. Und es war eigentlich gleich für uns vom ersten Tag an klar, wir bleiben zusammen. Also ganz wesentlich war das politische Engagement. Und ich glaube, das war der Kitt, dass ich einfach merkte, mein Mann verfolgt dieselben politischen Ziele wie ich oder ist über dieselben Ungerechtigkeiten empört wie ich. Das hat uns sehr zusammengeschmiedet. Verliebt sein hält etwa 2 bis 4 Jahre an, weisen psychologische Studien nach. Danach schließt sich normalerweise eine Bindungsphase an, in der die Partner Werte, Lebenseinstellungen, religiöse Anschauungen abgleichen und Zukunftspläne schmieden. Auch dieser Vorgang ist hormonell gesteuert. So steigt der Serotoninspiegel im Blut von Paaren an, die länger zusammen sind. Der Botenstoff wirkt beruhigend und macht zufrieden. Doch vor allem erhöht sich der Oxytocin-Wert. Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon, bindet Paare aneinander und fördert monogames Verhalten. Dies konnte der amerikanische Wissenschaftler Tom Einzel 1997 erstmals durch Studien an Präriewühlmäusen belegen. Nachdem sie 24 Stunden ausgiebig miteinander kopuliert hatten, blieben Präriewühlmauspärchen lebenslang zusammen. Inzwischen gilt als sicher, dass Oxytocin auch menschliche Paarbindung fördert. Die Heidelberger Forscherin Professor Beate Dietzen untersuchte in einer Studie die Wirkung des Hormons bei 47 heterosexuellen Paaren. Die Hälfte der Paare bekam Oxytocin über ein Nasenspray zugeführt, die andere Hälfte erhielt Placebo. Im Labor sollten die Paare über ein persönliches Konfliktthema sprechen und eine Lösung suchen. Diese Situation wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet. Es zeigte sich, dass Paare unter Oxytocin-Einfluss liebevoller miteinander umgingen und weniger heftig stritten. Diese Paare, die haben mehr und länger positives Verhalten gezeigt in dieser Videosequenz als negatives Verhalten. Lachen, aber auch Zustimmung, also dass man zum Beispiel Emotionen verbalisiert, auch Berührung, auch Komplimente. Im Verhältnis waren die Oxytocin erhalten haben, positiver, ja. Oxytocin macht freundlicher, weicher. Es verstärkt Verhalten in einer Weise, die Paare aneinander bindet, so das Ergebnis der Studie aus dem Jahr 2009. Oxytocin ist an allen Prozessen beteiligt, die der biologischen Bindung und Fortpflanzung dienen. Es ist eine Wechselwirkung. Bindungsverhalten wie Stillen eines Babys, körperliche Nähe, Berührung und Austausch von Zärtlichkeiten löst aus, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Das wiederum verstärkt die Bindung. Die höchste Oxytocin-Konzentration ist beim Orgasmus nachweisbar. Sogar übertriebene Schüchternheit lässt sich mit Hilfe des Botenstoffs überwinden. Dass künstlich hergestelltes Oxytocin ein wirksames Mittel sein könnte, um das Scheitern von Ehen zu verhindern oder brüchige Beziehungen zu kitten, hält Expertin Beate Dietzen dagegen für abwegig. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte. Die Paare, die wir untersucht haben, das waren immer normal glückliche Paare, würde ich sagen. Und wenn das eine Beziehung ist, die in der Auflösung ist, dann wie sollte das Hormon das umpolen können? Ich sehe nicht, wie das funktionieren sollte. Wie lange sind Sie verheiratet? 13 Jahre, 4 Monate, 8 Tage. Immerhin. Gut 4-mal länger als ich. Und Sie? Wie war das bei Ihnen? Isabel und ich haben uns kennengelernt, verliebt, geheiratet, Alexander gezeugt, eine Wohnung gekauft. Irgendwann auf dieser langen Strecke ist uns wohl irgendetwas verloren gegangen. Der Alltag hat Überhand genommen. Die leidenschaftliche Zuwendung ist auf der Strecke geblieben. In der Filmkomödie Ein vorbildliches Ehepaar begegnen sich 2 Ehepaare, deren Partnerschaft zu Ende scheint. In dieser Szene unterhalten sich Roman, der von seiner Frau verlassen wurde, und Vicky, die von ihrem Ehemann betrogen wurde und ihn vor die Tür gesetzt hat. Beide Paare haben die Scheidung eingereicht. Zwar ist die Zahl der Scheidungen in Deutschland leicht rückläufig, doch im Jahr 2013 wurde jede 3. Ehe nach durchschnittlich 14 Jahren geschieden, so die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Oftmals leiden Frauen und Männer unter Scheidung und Trennung und suchen mehr denn je professionellen Beistand. Seit 2009 die erste Liebeskummerpraxis in Berlin eröffnet wurde, haben sich solche Praxen bundesweit etabliert. In Ulm bietet die Psychologin und Heilpraktikerin Silvia Schmidt-Hassler ihre Hilfe an. Meist rufen die Leute an und sagen, ja, also ich habe Schlafstörungen, ich schlafe schon seit ein paar Wochen nicht mehr richtig oder ich habe Ärger und Stress im Geschäft und es läuft einfach nicht so richtig. Und wenn ich dann nachfrage, ja, gibt's da einen Auslöser, dann ist es meistens, ja, mein Partner hat sich von mir getrennt, ich bin verlassen worden. Und dann kommt natürlich dieses Thema Liebeskummer hoch. Und meistens haben sie auch schon körperliche Beschwerden, Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen bis hin zur Depression. Tränen, Wutausbrüche, pure Verzweiflung konnte die amerikanische Neurologin Lucy Brown bei Studienteilnehmern beobachten, die von ihrem Partner verlassen worden waren. Die Forscherin, die ihren Probanden bei der Kernspintomographie Fotos der Ex-Partner vorlegte, stellte Hirnaktivitäten fest, wie sie bei Drogenentzug typisch sind. Liebe und Partnerschaft stehen bei den meisten Frauen und Männern in Deutschland an erster Stelle. Vor Familie und Kindern, vor Beruf und Erfolg, ergab eine repräsentative Umfrage des Allensbacher Meinungsforschungsinstituts im Jahr 2012. Zwei Drittel der Befragten gaben an, an die ewige Liebe zu glauben. Liebe sei regelrecht zum Götzen geworden, zur Ersatzreligion, mahnen Kritiker. Partnerschaft und Liebe würden in den Medien einseitig und unrealistisch dargestellt. Eine nicht unwesentliche Rolle spiele dabei die Unterhaltungsindustrie. Wenn man diese ganzen Liebesfilme anschaut, meistens enden sie dann, wenn das Paar sich gefunden hat. Aber dann beginnt das ja, das gemeinsame Leben erst, der Alltag. Und das zeigt niemand, wie funktioniert ein Alltag gut. Und genau das ist es. Wir alle haben die Vorstellung von der romantischen Liebe, die genau in dem Moment, wo sie am größten ist, so soll sie bleiben. Aber es funktioniert nicht. Partnerschaft ist immer auch ein Stück weit Pflege und auch ein Stück weit ein gemeinsames Erarbeiten. Ja, ja, die Männer. Warum haben Sie sich eigentlich von Ihrem Mann getrennt? Ich hatte eine Affäre mit einem anderen Mann. Ah. Was Ernstes? Mhm. Sie haben sich trotzdem von Ihrem Mann getrennt? Das verstehe ich eigentlich gar nicht. Ja, das kann ich mir von Ihnen vorstellen. Bindungsfähigkeit zu einem Partner hängt stark damit zusammen, wie feinfühlig die Eltern auf Bedürfnisse des Kindes reagiert haben. So das Forschungsergebnis von Klaus Grossmann. In einer groß angelegten Studie von 2008 bis 2011 befragte er 18-jährige Jugendliche, die seit einem Jahr eine Liebesbeziehung hatten, über ihre Stimmung und Gemütslage. Diejenigen, die diese feinfühligen Erfahrungen im Elternhaus gemacht haben, die beziehen in ihrem Interview die Befindlichkeiten des Partners mit ein. Und deren Perspektive ist bereits partnerschaftlich, bezogen auf ihr jetziges Liebesverhältnis, geprägt. Diejenigen, die diese Feinfühligkeit nicht erlebt haben, tun nicht diesen spontanen Sprung zum Partner und er spielt in den Antworten, die sie uns geben, keine Rolle. Das heißt, in ihrem Bewusstsein ist der Partner sozusagen ausgeblendet. Die Empathie ist nicht Teil ihres Interviews. Beziehungsmuster, die von den Eltern vorgelebt werden, können über Generationen weitergegeben werden, weist Bindungspsychologe Grossmann in seiner langjährigen Untersuchung nach. Doch Beziehungsmuster sind auch beeinflussbar, indem man sich etwa mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt und bewusst Verhalten verändert, aber auch durch den gesellschaftlichen Wandel. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die gesellschaftlichen Voraussetzungen für Paare und für Familien stark verändert. Die Frau war relativ abhängig vom Mann, sodass die Scheidungsquoten schon aus dem Grunde relativ niedrig waren. Geschiedene Menschen waren geächtet. Das Zweite war, dass das Überleben der Familie sehr stark davon abhängig war, dass Mann und Frau in wirtschaftlicher Hinsicht miteinander kooperierten. Diese Aspekte haben sich drastisch geändert. Finanzielle Sicherheit zu haben, ist selbstverständlich und kein gemeinsames Ziel mehr. Heutige Paare müssen ihre gemeinsamen Inhalte neu definieren und ihr gemeinsames Leben neu verhandeln. Es fehlen ihnen jedoch dazu Vorbilder. Umso dringender ist es notwendig, sich miteinander zu beschäftigen und gemeinsame Inhalte zu finden. Tim, man kann die Zwiebeln schon schneiden. Ja, und dann, wie fein hättest du das gern? Wenn du jetzt die Zwiebeln schneidest, ein bisschen... Christa und Tillmann Brauns-Hermann kochen gern und regelmäßig. Eine Art Hobby, das sie teilen. Es war nicht immer so harmonisch zwischen ihnen. Nach 10 Jahren begann ihre Ehe zu bröckeln. Er wünschte sich Kinder, doch sie konnte keine Kinder kriegen. Versuche mit künstlicher Befruchtung scheiterten. Die Kinderlosigkeit bohrte sich wie ein Stachel fest. Der Bruch war nicht aufzuhalten. Streitereien beim gemeinsamen Hausbau wurden als Anlass genommen, sich zu trennen. Schließlich ließen sie sich scheiden. 10 Jahre lang gab es kaum Kontakt. Tillmann Brauns-Hermann heiratete wieder, wurde Vater von 5 Kindern. Nachdem seine 2. Ehe gescheitert war, fanden beide wieder zusammen. Die Chemie hat noch gestimmt. Natürlich, hauptsächlich spielt eine Rolle, dass man jemand riechen kann. Da hat man mal gemerkt, es stimmt noch. Und das hat sich gehalten und ich bin so ein jemand, der aus dem Garten möglichst viel verwendet. Ich bin jemand, der gerne Pilze sammelt, der einmacht und das macht meine Frau dann mit oder toleriert es. Pilze sammeln ist zum Beispiel etwas, was sie sehr gerne mit mir zusammen macht. Und auch Reisen. Und das klappt und das ist einfach schön. 20 Jahre lang sind Christa und Tillmann Brauns-Hermann inzwischen wieder verheiratet. Sie wohnen in einem kleinen Ort im eigenen Haus mit Garten, den sie gemeinsam pflegen. Beide sind in Rente. Ihren Alltag planen und gestalten sie weitgehend zusammen. Gegensätze können mal so vorübergehende Faszination vermitteln. Für längerfristige Sachen sind extrem langweilige Sachen bedeutsam, wie dass man gemeinsame Interessen hat, gemeinsame Zeit miteinander verbringt, miteinander eine gute Kommunikationskultur hat. Auch gemeinsamer Besitz ist natürlich auch was, was ein ganz stark bindungsförderndes Element hat. Also es sind gar nicht die aufregenden Sachen, die so wichtig sind, sondern die Fähigkeit, eine Beziehung zu pflegen und miteinander das Leben zu gestalten und möglicherweise eben auch die auftretenden Krisen gut miteinander zu bewältigen. Ein Paar, das einmal verliebt war, muss sich in den Jahren darauf immer wieder Zeit dafür nehmen, dass sich vertrauensvolle Liebe entwickelt. Manche sprechen auch etwas nüchtern von Freundschaft. Es ist ein gemeinsamer Prozess, sich miteinander zu beschäftigen, gemeinsam Dinge zu planen und zu erleben, damit die Beziehung Bestand hat, so das Fazit des Paartherapeuten. Wichtig auch, dass die Partner gut kommunizieren, über die wesentlichen Dinge sprechen, die sie bewegen und damit dem anderen zeigen, dass sie an Bindung interessiert sind und nicht an Trennung. Christa und Tillmann Brauns-Hermann haben das geschafft. Mein Mann kann sehr überheblich sein oder sehr bestimmend. Darunter habe ich früher, glaube ich, mehr gelitten, weil ich nicht so ein bemerkenswert gutes Selbstbewusstsein hatte. Das ist mir heute eigentlich ziemlich egal, wenn mein Mann überheblich ist. Man wird robuster. Man ist nicht mehr so kränkbar, glaube ich. Dieses sich gut kennen und sich einfach miteinander wohlfühlen, das wird stärker in einer langjährigen Beziehung. Und eine langjährige Beziehung ist was ganz Wunderbares. Also das, was meine Frau sagt, dass ich manchmal überheblich oder belehrend bin, ist natürlich auch naheliegend. Die Besserwisser-Krankheit, die Lehrer halt nun mal haben, dass ich das dann vielleicht manchmal ein bisschen zurückstellen kann. Und ganz wichtig ist, wir kommunizieren eigentlich auf der gleichen Augenhöhe. Ich habe großen Respekt vor ihrer Lebensleistung und sie hat aber auch Respekt vor meiner Lebensleistung. Liebe ein Leben lang, das ist auch heute der Wunsch der meisten Paare. Für die Mehrheit ist die Ehe keineswegs ein Auslaufmodell und eine stabile Beziehung ein wesentliches Lebensziel. Ihre Bindung festigen Yvonne und Volker durch gemeinsame Übung, Schritt für Schritt beim Tango-Tanzen. Seit 28 Jahren sind sie ein Paar. Und jeden Mittwoch kommen sie zur Milonga Argentino zum Tango-Tanzen ins Gewächshaus in Freiburg. Tanzen ist eine Riesenfreude. Es ist eine eigentlich permanente Weiterentwicklung von Beziehungen. Man braucht sehr viel Liebe, um gemeinsam Tango tanzen zu können. Da ist also sehr viel Konfliktpotenzial. Und da braucht es Geduld und Toleranz gegenseitig. Man muss den Tanz respektieren und den anderen. Und dann geht erst darüber hinweg über viel Arbeit an eine innere Freude los, die man dann miteinander teilen kann. Und es verbindet natürlich sehr. Es funktioniert gut, weil wir halt eben an dieser Stelle das sehen als eine gemeinsame Herausforderung. Ja, stimmt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.